WDR 5 Erlebte Geschichten. Volkmar Sigusch, am 11. Juni 1940 als Sohn eines Bankdirektors in Bad Freienwalde in der Mark Brandenburg geboren, studierte ein paar Semester Medizin an der Ostberliner Charité, floh dann aber noch vor dem Bau der Mauer 1961 in den Westen. Er sei zu sehr Kommunist gewesen, um dort zu bleiben, sagte heute rückblickend. In Frankfurt setzte er sein Medizinstudium fort und nahm nach der Begegnung mit Adorno und Horkheimer auch Psychologie und Philosophie zu seinen Fächern dazu. In Hamburg habilitierte er sich 1972 nach einer psychiatrischen Ausbildung für das damals erstmalig von einer Universität als selbstständig anerkannte Fach Sexualwissenschaft. 1973 berief ihn der reformfreudige sozialdemokratische Kultusminister Ludwig von Friedeburg auf den ersten Lehrstuhl für Sexualforschung an einer deutschen Universität. Von 1973 bis 2006 war Sigusch Direktor des Instituts für Sexualwissenschaft am Klinikum der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Also ich denke schon, dass einen die Kinderjahre sehr prägen. Ich bezeichne mich auch als Kriegskind und verhalte mich bis heute so. Also ich kann Essbares nicht wegwerfen. Reste, die beim Abendessen übrig bleiben, kann ich einfach nicht wegwerfen. Ich fahre ein Auto, bis es wirklich nicht mehr geht, zusammenbricht. Ich habe nur wenige Kleidungsstücke, die müssen aufgetragen werden. Also ein richtiges Kriegskind. Mein Vater war eingezogen worden, der war Sparkasseninspektor. Bei meiner Geburt, in meinem Geburtsschein steht Kreiskommunalkassenverwalter. Also er war eigentlich gar kein Beamter, aber er wurde Beamter ganz absichtsvoll, um die Familie abzusichern für den Kriegsfall. Also er sah das alles voraus und leistete dann den Nazis, ich sage jetzt mal wirklich mutigerweise, in der Armee Widerstand, indem er Gruppen zusammenrief und richtig Widerstand leistete. Kurzum, er wurde von den Nazis erschossen. Da muss ich etwa 4 Jahre alt gewesen sein. Das heißt, wir warteten darauf, dass er zurückkommt. Gab ja keine Nachrichten damals. Und warteten also Jahr um Jahr und lebten also in größter Armut. In der DDR-Zeit hatte ich das Problem, obwohl wir ganz arme Leute waren, weil mein Vater auf der Bank gearbeitet hat, also Sparkasse, wurde ich als Bankersohn verbucht, was mich also bis heute kränkt und ärgert, muss ich sagen. Und dann sollte, das muss ich dann doch vielleicht mal öffentlich erzählen, sollte, da ich schon in der Schule aufsässig war und nicht, und Widerspruch leistete und so, sollte ich nicht studieren dürfen. Hatte aber, das kann ich auch sagen, das beste Abitur hingelegt. Und es gab Lehrerinnen, die mich verteidigten und die bei Versammlungen sagten, der Volkmar Sigusch, der muss Medizin studieren dürfen und so weiter. Aber nach meiner Herkunft und meinem Verhalten war das nicht möglich. Und jetzt erzähle ich etwas, was man vielleicht gar nicht so kennt, was aber der Wahrheit entspricht. Ein eingeheirateter Onkel von mir war ein Handwerker, der alles konnte. Die waren ja Gold wert in der DDR-Zeit. Und der lebte in einer anderen Großstadt, die eine Universitätsklinik hatte. Und er reparierte bei dem damaligen Rektor dieser Universität alles, was der brauchte. Und dann erzählte er, dass sein Verwandter, sein Neffe, nicht studieren darf, obwohl er das beste Abitur gemacht hat. Und die Medaille für gutes Wissen in Gold erworben hat. Und zwar im Ministerium habe ich den dortigen Idioten erklärt, was Karl Marx eigentlich gesagt hat und gewollt hat. Und habe die Medaille in Gold bekommen, während die Oberstudienräte, die sie auch bekommen wollten, heulend vor der Tür standen, sie nicht bekommen hatten. Damit gehörte ich übrigens im Kreis Oberbarnim oder wie der hieß, gehörte ich zu der Prüfungskommission über der Schule praktisch. Also es war schon verrückt, muss ich sagen. Man musste einen Appell für mich machen, musste antreten, als ich mit der Goldmedaille kam, musste antreten und mich feiern mit Fahnen und so weiter, kurz vor dem Abitur. Und ich kam mit einer Jeans und einem Hemd aus dem Westen, es gab ja noch keine Mauer, hatte von einer weit entfernten Verwandten ein bisschen Geld geschnurrt und mich eingekleidet. Und kam in dieser Kleidung und dann machten die diesen Appell für Wissen in Gold. Die Geschichte geht so weiter. Dieser Onkel hat der Magnifizenz, dem Rektor der Uni gesagt, mit diesen tollen Noten, eins und so weiter, und Medaillendings, und hat er gesagt, wo gibt es denn so etwas? Den nehme ich und nehme ihn auf mein Kontingent. Und dann wurde ich dort immatrikuliert. Mit alten Ordinarien in Talaren und so weiter war das noch in der DDR. Und der delegierte mich dann, das war unser Traum, nach Berlin. Der schickte mich dann auf seinem Kontingent wieder nach Berlin, an die Humboldt-Universität. Und damit war ich im Zentrum angekommen, gegen den Willen der Parteileute. Als der Oberschuldirektor, der mich vernichten wollte, das erfuhr, hat er den Mund gehalten, weil da musste er den Verdacht haben, der hat irgendeinen Verwandten im ZK oder irgend so. Da halte ich mal die Fresse. Ja, so war das. Also ich studierte Medizin und da war dann mein Verbrechen, dass ich eine Gruppe um mich hatte, mit der ich diskutierte, aber auch pokerte mit Westgeld in Kellerräumen direkt an der Zonengrenze, was mir gar nicht klar war. Hatte aber in der Gruppe schon einen Spion, was ich auch nicht wusste. Obwohl wir uns auf Abhörgeräte immer gegenseitig untersucht haben. Weil man damit rechnen musste eigentlich. Und holte aus West-Berlin verbotene Schriften. Es waren die philosophischen Frühschriften von Karl Marx, die in der DDR verboten waren. Die habe ich unter anderem von den Büchertischen der Freien Universität in West-Berlin geholt. Die Mauer gab es noch nicht. Und das war eigentlich mein Hauptverbrechen. Ich hatte vorher schon mal kurz im Gefängnis gesessen und jetzt kam dieses Hauptverbrechen. Damit war ich also gebrandmarkt. Und nun kommt wieder eine verrückte Geschichte. Im Präpariersaal, ich studierte ja Medizin, im Präpariersaal geht dieser Spitzel an mir vorbei und sagt zu mir, ohne den Mund zu bewegen, morgen früh. Und da wusste ich, die holen mich wieder ab. Sie beobachteten mich schon, da stand immer einer, das habe ich beobachtet, ich wohnte als Student weit draußen, an dem Rand von Berlin, in einem kleinen Zimmer, machte der an einem Baum Zeichen für seine Nachfolger zur Ablösung. Und das habe ich einmal mitbekommen und da wusste ich, wer schon beobachtet. Also, und dann warnte der mich und da bin ich auf der Stelle abgehauen. Ich wollte nicht wieder ins Gefängnis. Hatte schon Papiere kopiert, hatte ich über einen, den letzten Rechtsanwalt an meinem Geburtsort gegenzeichnen lassen und bei dieser Verwandten in West-Berlin deponiert. Und hatte ein Codewort mit meiner Mutter ausgemacht, wenn es soweit kommt, dass ich anrufe und was ganz harmlos sage, und dann wusste sie, jetzt verschwinde ich. Und das habe ich gemacht. Und als ich dann an der entscheidenden Station, Gesundbrunnen, die Bahn fuhr ja im Kreis damals. Als ich da rausging, gingen zwei Männer hinter mir her. Und dann bin ich ganz schnell die Treppen hoch in den Westen rein und war schneller als die, weil ich mal mit der Jugendmannschaft 100 Meter Laufen der DDR gewonnen hatte. Ich war also ganz schnell, in 100 Metern jedenfalls. Und da konnten die mich nicht kriegen. Und dann kam ich sofort ins Flüchtlingslager und wurde von den Amis lange verhört. Und dann kam heraus, die fragten mich immer nach dem Spitzel. Und das war entweder ein Doppelagent oder ich habe ihn später gesucht, nicht gefunden, er ist verschwunden. Man weiß nicht, was aus ihm geworden ist. Ich habe seinen Namen, den nenne ich jetzt nicht, den habe ich im Kopf. Ja. Und die Amis haben dann gesagt, ich muss sofort Berlin verlassen, weil man damals Leute vom Kudamm weg in ein Auto gezerrt hat und rübergefahren hat wieder. Und hinzu kommt, das möchte ich aber hier nicht näher ausführen, noch, dass ein Verwandter von mir als Spion schon auffällig geworden war und insofern schon eine Belastung dieser Art da war. Also ich wurde sofort ausgeflogen. Das war 61, kurz vor dem Mauerbau, direkt vor dem Mauerbau. Wir haben darüber diskutiert, ob man eine Mauer bauen könnte, haben das ausgeschlossen. Jedenfalls innerhalb, wir haben gedacht, man braucht wenigstens eine Woche, 14 Tage oder so, da hauen wir dann ab. Ja, so haben wir gesprochen als junge Leute. Und wie die das geschafft haben, das bewundere ich, also ein Gänsefüßchen bis heute. Ja. Also das haben wir ausgeschlossen. Also die Mauer gab es noch nicht. Meine Angst war, ich flog zum ersten Mal in einem Flugzeug, als ich war dann 21 Jahre alt und hatte Angst, dass wir notlanden müssen. Dann hätten sie mich ja wieder gehabt. Ja. Und ich hatte dann Glück, muss ich sagen, dass ich dann gleich weiter studieren konnte in Frankfurt am Main, weil ich dort in der Nähe Verwandte hatte. Und die hatte ich angegeben und dann kam ich in ein Lager. Von da aus konnte ich dann erstmal gar nicht studieren, aber ich bin dann später zu den Verwandten gezogen und habe von da aus dann studiert. Und da ich ja die Jugend so erlebt hatte, dass wir immer was machen mussten und zu tun hatten, entweder die militärische Ausbildung, Schießen und so weiter, oder Ernteeinsätze. Dann hatte ich eine Ausbildung als Ziegelwerker. Dafür bin ich heute noch der DDR dankbar. Ich weiß, was körperliche Arbeit bedeutet. Wenn man das hinter sich hat, so einen Arbeitstag, wir mit den Wagen auf den Schienen, die immer entgleisten, mit den Ziegeln, die wir irgendwo hinbringen sollten und so weiter, man war fix und fertig. Also ich habe dann später oft im Westen gesagt, dann kann man nur Bildzeitung lesen. Und dann habe ich in der Medizin, das war mir alles zu dürftig, habe ich neben der Medizin Philosophie studiert bei Horkheimer Adorno und Psychologie, um forschen zu können. Weil in der Medizin lernt man ja nicht, wie man experimentell und empirisch im methodologischen und statistischen Sinne forscht. Ich habe schon empirisch und experimentell geforscht am Hamburger Institut für Sexualforschung, das damals von Professor Giese geleitet wurde, wobei ich das Glück hatte, dass ich mich als erster überhaupt für das eigene Fach Sexualwissenschaft habilitieren durfte in Hamburg. Der Professor Giese war ganz jung gestorben, mit 50 Jahren, und dann hat die Spitze der Uni gesagt, das Fach muss weitergehen, und da bin ich ganz schnell habilitiert worden. Das war 1972, und ich wollte ja ursprünglich wegen meiner geisteskranken Tante Psychiater werden, damit das endlich geheilt werden kann und behandelt werden kann, und bin dann durch mehr oder weniger Zufälle bei der Sexualwissenschaft gelandet und durfte mich dann, wie gesagt, habilitieren und kriegte dann gleich einen Ruf nach Hessen, das damals vorn war. Hessen war politisch vorn und der Minister war Ludwig von Friedeburg aus dem Horkheimer Adorno-Institut. Und der hatte schon in unseren Beiträgen zur Sexualforschung, ich sage unsere, weil ich die dann jahrzehntelang herausgegeben habe, hatte er schon seine Doktorarbeit, war das glaube ich, veröffentlicht. Also war an dem Fach sehr interessiert und wollte mich in Hessen haben. Ich muss dazu sagen, die damaligen Ordinarien, das war eine Ordinarienuniversität, es waren alles Männer natürlich, natürlich mit den Gänsefüßchen, die haben mich auch gewählt, weil die wollten jetzt auch fortschrittlich sein. Auf der Straße vor dem Dekanat standen zig Studierende, die verlangten, dass ich genommen werde. Ja, also da gab es auch Druck von der Studentenschaft her. Und dann hatte ich mein eigenes Institut. Also Irritationen haben eigentlich fast alle meiner Arbeiten, meiner Bücher ausgelöst. Schon vor der Habilitation hatte ich eine Monographie geschrieben über Exzitation und Orgasmus bei der Frau und unter anderem physiologisch nachgewiesen, dass die Trennung in sogenannten klitoridalen und einerseits und vaginalen Orgasmus andererseits, dass die jedenfalls physiologisch nicht haltbar ist. Das war Lehrmeinung, insbesondere auch in der Psychoanalyse. Übrigens nicht von Freud selbst, das habe ich dann natürlich alles mal recherchiert, aber von allen Anhängern. Freud war in vielem ja sehr viel klüger. Aber es war also Lehrmeinung zu dieser Zeit. Und ich erwähne das, weil ich dann viele Jahre später erfahren habe, dass diese Arbeit praktisch im Giftschrank der Bayerischen Staatsbibliothek als sittenwidrig weggeschlossen worden ist. Das durften also die Leute nicht lesen. Ja. Und so ging das bei mir weiter. Also dann kam eine große Studie über Jugendsexualität, die erste nach dem Weltkrieg, zusammen mit Gunther Schmidt, einem Psychologen, der später auch Professor wurde am Hamburger Institut. Und dann eine Studie zur Arbeiter- und Arbeiterinnen-Sexualität mit Interviews mit Arbeiterinnen und Arbeitern in Großbetrieben. Das hatte es auch noch nie gegeben. Die hat dann die Soziologen sehr interessiert und beschäftigt, auch in der Lehre. Und dann fing ich an, Sexualmedizin zu, ja, kann man schon sagen, zu inaugurieren. Also ich habe kürzlich, habe ich gerade gelesen, dass Kollegen geschrieben haben, ja, Sigusch, der hat ja die Sexualmedizin konzipiert. Und das stimmt auch, denn meine Antrittsvorlesung, die erste Vorlesung, die ich halten durfte als Dozent, war noch in Hamburg und die heißt Thesen zur Konzeption einer Sexualmedizin. Die Psychiatrie war entsetzt und aufgeregt, vor allem der Chef, dass ihm was weggenommen wird. Ich war zum Schluss gekommen, die Psychiatrie kann es nicht und macht es nicht. Es muss ein eigenes Fach her, das auch die körperliche Dimension entsprechend berücksichtigt. Das habe ich dann durchgezogen. Und als ich dann ein eigenes Institut hatte, ja kurz danach, habe ich als erstes Ziel versucht, eine eigene sexualmedizinische Ambulanz mit Kassenzulassung zu bekommen und habe es geschafft, habe sie bekommen. Die Kassen waren einverstanden und die Ärzteschaft hat unterschrieben, sodass sie als erste in Deutschland eröffnet werden konnte für jedermann. Und das war also eins meiner Hauptziele. Und dann habe ich begonnen, eine Fortbildung, Ausbildung aufzubauen und erste Seminare für Ärzte abgehalten, die das auch von mir verlangten übrigens. Ich war gerade angekommen, da haben mich Internisten und Psychiater und so weiter wirklich dringlich ersucht, sofort für sie ein Seminar einzurichten. Das habe ich dann gemacht. Und später haben wir es dann in ordentliche Fortbildungsseminar umgewandelt und heute ist es also eine durch Schluss dann wieder meines Instituts wieder bedrohte Fortbildung für Ärzte und Psychologen, Psychotherapeuten, weil man ja die Gelegenheit beim Schopfe gepackt hat, als ich altersmäßig ausscheiden musste, das Institut zu schließen. Das war altersmäßig 2005. Man hat dann, um mich zu ködern, noch meinen Vertrag verlängert. Das ging damals zum ersten Mal noch um ein Jahr, also 2006 war dann. Und dann wurde gesagt, es gibt niemanden, der ihr Niveau erreichen könnte. Das können wir nicht verantworten. Es war aber eindeutig, dass die Landesregierung unter Roland Koch keinen Finger rührte, obwohl ich interveniert hatte. Man ließ es geschehen und es war ihnen sicher recht, dass endlich diese ständig Unruhe machenden und widersprechenden Personen verschwunden sind. Das heißt, man hat es wieder zurück in die Psychiatrie, dagegen hatte ich ja gekämpft, geordnet mit die Ambulanz und hat sie dort dann in Ruhe sterben lassen. Hat sie so mühsam mit einer Mitarbeiterin, ehemaligen Mitarbeiterin von mir, noch laufen lassen, um sie dann im Sande verlaufen zu lassen. Die Sexualmedizin und hat die Professur nicht wieder ausgeschrieben und das Geld, das ja im Haushalt da war, hat man unter sich aufgeteilt. Korrigiert habe ich mich bei Transsexualismus, das kann ich sagen. Transsexualismus habe ich am Anfang Angst gehabt, einen Fehler zu machen. Ich war Chef und musste unterschreiben, dass jemand operiert wird. Und wenn der Penis weggeschnitten ist, geht er nicht mehr wiederherzustellen. Und meine Angst war, es ist jemand psychotisch. Und was ich erlebt habe, lange Geschichte, kriege dann Brief. Und da war klar, das ist eine beginnende Psychose. Und mit dem Wunsch, eine Frau zu werden. Hätte ich unterschrieben, wäre er aus der Psychose aufgewacht und hätte einen Prozess begonnen und so. Also ich war natürlich in den Anfangsjahren bedroht, wieder rausgeschmissen zu werden aus der Uni. Ich habe öffentlich die Psychiatrie wegen ihrer Behandlungsarten kritisiert. Elektroschock zum Beispiel. Dann kam die stereotaktische Hypothalamotomie, diese Hirneingriffe bei allen möglichen Perversionen. Und aus politischen Gründen in den USA Zwangseingriffe, da war ich der Kämpfer gegen die Psychochirurgie, habe erreicht, dass die Zeit ein Dossier gebracht hat, mehrere Seiten langes Dossier mit meinen Argumenten und meinen Texten, und daraufhin die Regierung dann endlich reagiert hat, und dann musste ich mal nach Berlin fliegen an diese Kommission und habe es dann geschafft zu verhindern, dass das zugelassen wurde. Das war ein endloser Kampf, da habe ich drüber schreiben können, nur in linken Blättern. Und die Zeit hat dann geschaltet und es hat mich bis heute mit der Zeit verbunden. Die Zeit hat mich nie betrogen, belogen, hintergangen, im Gegensatz zum Spiegel. Die haben mich einmal sogar fertig machen wollen, haben Lügen über mich verbreitet, als ich bei AIDS nicht auf ihre Linie gegangen bin. Die haben mich angerufen und haben gesagt, ich soll jetzt das und das sagen und so. Ich sage, wer bin ich denn, ja? Und sahen die Welt untergehen. Und ich habe genau das Gegenteil gemacht und hatte dann jahrelang mit denen Krach, weil ich hatte auch eine Doktorarbeit gegen den Spiegel machen lassen. Ich konnte soziologische und medizinische Doktorarbeiten vergeben, habe eine Doktorarbeit machen lassen über die Berichterstattung in Sexualibus des Spiegels seit seiner Gründung bis zu dem Jahr da. Und habe dann aufgelistet die ganzen Lügen des Spiegels in Sachen AIDS zum Beispiel. Also alles in einer Doktorarbeit nachzulehnen. Also es war im Ganzen durchgehend ein Kampf um Gerechtigkeit und Freiheiten. Aber ich muss sagen, dass die Zeiten dann so waren, dass vieles liberalisiert worden ist. Es sind Dinge erlaubt worden, die man sich vorher gar nicht vorstellen konnte. Natürlich fehlt noch etliches, zum Beispiel die Intersexuellen, die man früher Zwitter genannt hat, haben immer noch nicht das Recht, eine eigene Geschlechtsidentität rechtlich zu haben. Aber ich denke, auch das wird von den höchsten Gerichten in der richtigen Richtung entschieden werden in den nächsten Jahren. Der Pionier der Sexualforschung Volkmar Sigusch, der in wenigen Tagen 75 Jahre alt wird. Für die WDR5-Sendereihe Erlebte Geschichten hat ihn Ingo Zander besucht. Nächsten Sonntag an dieser Stelle eine Frau, die 90 Jahre alt wird und Tänzerin und Tanztherapeutin gewesen ist und sich immer noch trotz des hohen Alters ihrer Passion und Profession widmet, dem Tanz. Es ist die in China geborene Berlinerin Fee Reichelt, zu hören Sonntag um 5:05 morgens und 5:06 abends. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.